Im Monat für internationale Solidarität mit den Koreanern stellte das nationale Juche-Ideologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo am 23. Juni einen Beitrag ins Internet und hob darin hervor, dass der Koreakrieg von A bis Z ein Krieg gewesen sei, den die USA durch die Aufhetzung der südkoreanischen Marionettenarmee entfesselt hätten. Das Organ der neuen KP Großbritanniens, The New Worker, vom 20. Juni veröffentlichte einen Artikel gegen die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye, die allerlei böse Äußerungen gegen die nukleare Abschreckungskraft der TVRK fallen lässt.